Liebelein. Und das heißt Erika, heiß von 100.000 kleinen Liebelein. Wird umschwärmt Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. Heimat wohnt ein kleines Mädelein und das heißt Erika. Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein und mein Glück, Erika. Wenn das Heidekraut rot-lila blüht, singe ich zum dieses Lied. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. In mein Kämmerlein auch ein Blümelein und das heißt Erika. Schon beim Morgengrauen, so wie beim Dämmerschein, schaut's mich an, Erika. Und dann ist es mir, als spräch's laut: Denkst du auch an deine kleine Braut? Der Heimat weint um dich ein Mägdelein und das heißt